Oh Scheiße, meine Milch! Immer hole ich meine Milch hoch. Hört ihr das? Die verdammte Milch! Zieh auf deinen Arsch und dann macht's Klick! Ich baller deinen Arsch weg mit diesem Arschfick! Bang! Dein Arsch ist gerade explodiert! Bang! Ich bin in dir ejakuliert! Bang! Zieh auf deinen Arsch und dann macht's Klick! Ich baller deinen Arsch weg mit diesem Arschfick! Bang! Dein Arsch ist gerade explodiert! Bang! Ich bin in dir ejakuliert! Bang! I shoot you down! Bang! You hit the ground! Bang! Bang! That awful sound! I like to shoot you down! Ich weiß, wie das Straßenleben funktioniert! Komm mir nicht zu nah, sonst wirst du abserviert! Yo, nigga, fake it, bitch, cut! Shit! Ich tanze auf der Straße und alle machen mit! Bang! Bang! Mach der Kerl besser! Das ist neueste Monet, der Viergeister vom Laster! Ich ficke nicht im Beat! Ich ficke nicht auf Speed! Ich ficke alle Gangster, weil es ihnen recht geschieht! Ich klau mir einen Apfel und plus, weil die nur 5 Cent billiger sind! Draußen fragt mich deine Mutter nach Kleingeld und ich sag ihr, sie spinnt! Sie sagt, ey, komm bitte nur 50 Cent! Ich hab hier so einen Zettel, der steht drauf, ich hab ein krebskrankes Kind! Und ich sag, ey, woher hattest du denn das Geld, um den Zettel einschmeißen zu lassen? Hab sie erstmal ausgelacht! Rüst auf, Digga! Ich zeig dir jetzt mal, wie man auf der Straße richtig Geld macht! Bang! Auf deinen Arsch und dann mach's Klick! Ich baller deiner Schenk mit diesem Arsch! Bang! Dein Arsch ist gerade explodiert! Bang! Ich bin in dir ejakuliert! Bang! Auf deinen Arsch und dann mach's Klick! Ich baller deiner Schenk mit diesem Arsch! Bang! Dein Arsch ist gerade explodiert! Bang! Ich bin in dir ejakuliert! Ich hab dicken Schwanz, dicke Kohle, dicke Karre! Hey, viel zu Spaß, Fittchen, komm in meine Karre! Das ist mein Pussy Wagon! Das musst du dir nicht zweimal überlegen! Ich bin der erste Checker hier im Dorf Hot Street! Alle Omas decken jetzt zu meinem Beat! Ich habe keine Gegner hier, weil ich alle vergraul! Und wenn ihr meint, ihr müsst nur uns wegmachen, machen wir mal euch richtig fest, ja? Also haltet lieber eure Maul! Oder gegen diese Schlagfertigkeit, diese ungeschützt! Mein Mond, meine Zone sind mein Geschütz! Bang, bang, bang, Kopf ist weg! Du verlierst diesen Krieg, weil du mich nicht checkst! Mit mir fickst du lieber nicht! Wenn du meinst, ich bin doof und schwul, dann ist das richtig! Bang! Zieh auf deinen Arsch und dann mach's Krieg! Ich baller deiner Schenk mit diesem Arsch weg! Bang! Dein Arsch ist gerade explodiert! Bang! Ich bin in dir ejakuliert! Bang! Zieh auf deinen Arsch und dann mach's Krieg! Ich baller deiner Schenk mit diesem Arsch weg! Bang! Dein Arsch ist gerade explodiert! Bang! Ich bin in dir ejakuliert! Ich ficke alle Ärsche! Ich ficke alle Pussys! Guck dir die billige Bitch an! Manchmal ist eine Pussy so scheiße, dass man sie nicht mehr von dem Arsch unterscheiden kann! Guck dir die billige Bitch an! Pussys denken, sie könnten mir Ärsche ficken, aber das Einzige, was Ärsche ficken kann, ist ein Schwanz! Guck dir die billige Bitch an! Ich bin jetzt meine Anfangsthese, ich wiederhole sie gerne nochmal! Ich ficke alle Ärsche, die was von mir wollen! Ich ficke alle Pussys, die nur rumrollen! Guck dir die billige Bitch an! Ja, ja, ein T-Shirt von dem Film Lilo und Stitch an! Tja, Lilo und Stitch, das ist ein Disney-Film, Bitch! Willst du die mal sehen, Junge? Komm her, ich geb dir auch eine Lutscherstange! Check meine Mütze, meine Brille, mein Look! Check meinen langen Bart und mein Rhyme-Book! Du bist scheiße, ich bin geil, du bist hässlich, ich hab Style! Das war ganz viel, echt viel! Ich hab grad deine Oma und dein Opa zusammengeknallt! Dabei bin ich 1000 Milliarden Millionen Jahre alt! Und jetzt guck mich mal an, ich bin for real! Denn ich hab... Yeah. Gangster gesagt schon. Wenn du bei jedem Kommentar nur an Sex denkst, wenn du denkst, dass du ein echter Gangster bist, weil du mich mit deinen Grundschulreimen disst, wenn du denkst, deine Reime sind besser als meine, hör auf diese Kleine. Das ist nicht so, wie du denkst, wenn du denkst, was ich denke, was du denkst. Denn das Denken der Gedanken ist ein denkenloses Denken, darum denke nicht gedacht zu haben. Wenn du versuchst, daran zu denken, nicht daran zu denken, dass du dumm bist, obwohl du nicht dumm bist, was hast du dann gedacht? Two on, who your butler? Two on, who your butler? Two on, who your butler? Two on. keiner angreifen. Keiner. Solange Dumbledore bei dir ist, kommt niemand an dich ran. Niemand. Solange Dumbledore bei dir ist, ich bin bei dir. Kommt niemand an dich ran. Niemand kann an mich ran. Solange Dumbledore hier ist, ich bin hier. Wirst du nie gedisst. Außer von mir, du Summe, deutscher Schnäffer. Schnäpfe!